نحمده ونستعينه ونستغفره، الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا إله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. سنبدأ اليوم بالفصل السابع من كتاب الصلاة، الفصل السابع من كتاب الصلاة، وهو صفة الصلاة، باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. بارك الله فيكم. Wir werden heute anfangen, inshallah, mit dem siebten Kapitel von dem Buch des Gebetes von Subul al-Salam, die Erklärung von Bulugh al-Maram. Bulugh al-Maram ist das Buch von Ibn Hajar. Subul al-Salam ist die Erklärung von As-San'ani und das Buch des Gebetes. Und dann Barakallahu fikum, siebter Kapitel, und zwar die Art und Weise des Gebetes oder Beschreibung des Gebetes. Die Beschreibung des Gebetes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns und von euch annehmen. Und unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, nicht vergessen zu tun. Al-Hadith Al-Thani wal-Khamsin Ba'd al-Mi'attain An Abi Huraira Radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. أعيد، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ما معنى أسبغ الوضوء؟ إتمام الوضوء، إتمام الوضوء. ثم استقبل القبلة، ثم خذ اتجاه القبلة، فكبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هنا لم يذكر، ذكر فقط القرآن، ما ذكر الفاتحة وكذا وهذه الأمور. ثم اركع حتى تطمئن راكع، وفيه الإطمئنان. هل ركع؟ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد إن ساجدة تطمئن، دائما تطمئن. ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، عفوا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبع واللفظ البخاري. وفي رواية لابن ماجة إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء حتى تطمئن قائما، أو عفوا بعده حتى تطمئن قائما، عفوا، حتى تطمئن قائما، حتى تعتدل، حتى تطمئن. رواه السبعة واللفظ للبخاري. فهذه بارك الله فيكم صفة ركعة من ركعات الصلاة، قياما، تلاوة، ركوعا، اعتدالا، وسجودا، وطمأنينة. طمأنينة. شو معنى الاطمئنان؟ أن لما تفعل الحركة أي تأخذ وقت لهذه الحركة بحيث ما يكون نقر وما يكون بشيء سريع، إنما تطمئن بذلك. لا، هذه اسم الخشوع. وفي كل حركة من الحركات يجب الاطمئنان، وهو أن يأخذ الجسم، أن تأخذ الحركة وأن تبقى على هذه الحركة بمقدار التسبيح، بحيث ما يأتي الإنسان يعمل الله أكبر لسه ما قال سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، مثل غالبية الأحناف ولا حول ولا قوة. فبعد ما صلى، والحديث عند البخاري بهذا اللفظ، أنه بعد ما صلى هذا الرجل ذهب فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصل، فصل فعاد فسلم، فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له صلي ما صليت. فبعد الثالث رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، أي أتمم الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولم يذكر هنا مسألة الفاتحة، ولم يذكر مسألة دعاء الاستفتاح، ولم يذكر التسبيح وكذا، وإنما أتت في أحاديث أخرى. ويتبين لنا من هذا كذلك أنه لا يجوز لنا أن نأخذ فقط حديثا أو أحاديث ونترك الأخرى، وإنما المسلم يجمع بين النصوص بحيث تؤخذ كل الأحاديث في مثل هذا الباب. لأن لو أخذنا بس هذا الحديث، إذن وين التسبيح؟ وين التحيات؟ وين السلام؟ وين هذه الأمور كلها؟ ما دلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. طبعا هذا الحديث فيه أيضا روايات مختلفة، فيه روايات مختلفة، ولكن يسمى هذا الحديث حديث المسيء صلاته، الذي أساء الصلاة، ما صلى بشكل صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه. بارك الله فيكم. حديث oder erstmal Kapitel die Beschreibung des Gebetes oder Art und Weise des Gebetes, Hadith Nummer 252 von Abi Huraira radiyallahu anhu, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem Mann, er hat ihm gesagt, wenn du zum Gebet aufstehst, dann sollst du dein, oder du musst dein Wudu, deine Waschung vollständig vornehmen. Das wird erstmal, wenn du stehst zum Gebet, dann muss dein Wudu, deine Waschung vollständig sein. Dann nimmst du die Richtung von der Qibla. Du nimmst die Richtung von Mekka sozusagen vor uns. Dann verkabbir. Sag Allahu Akbar, mach At-Takbir. Dann lies etwas vom Koran oder was du hast, etwas von dem, was du hast vom Koran. Dann verbeuge dich. Bis deine حتى تطمئن راكعة، bis deine Knochen oder bis dein Körper die Stellung des Vorbeugens eingenommen hat und du musst beharren. Das heißt, deine Knochen müssen behaart sein in dieser Bewegung. Das ist Al-Itma'inan. Viele sagen Demut, aber Demut stimmt nicht hier. Al-Itma'inan heißt in diesem Zusammenhang, dass man die Bewegung macht und dass man sich Zeit nimmt für die Bewegung, die man macht. Dann hat er ihm gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nach dem Verbeugen, ثم ارفع حتى تعتدل قائما. Das heißt, dann steh aufrecht, bis du im Stehen bist. ثم اسجد حتى تطمئن ساجد. Dann geh in die Niederwerfung, das wird wirf dich nieder, bis auch dein Körper beharrt hat in dieser Stellung. Dann sitz, bis dein Körper nochmal behaart ist. Dann wirf dich nieder, bis dein Körper behaart ist. Das wird in die Stellung des Sujudes. Dann tu das in deinem Gebet. Dann tu das in deinem Gebet. Das Hadith wurde von den sieben überliefert, das war bei Muslim Ahmad und so weiter. Und bei Ibn Majah, hatta tatma'inna qa'ima, auch barakallahu fik, wenn du dich von Vorbeugen zurecht stehst, oder aufrecht bist, dann sollst du hier auch Zeit nehmen. Also dein Körper muss behaart sein in diesem Zusammenhang. Diese Überlieferung ist die Überlieferung bezüglich demjenigen, der falsch gebetet hat. Es gab eine Person, die falsch gebetet hat, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Person gesehen. Diese Person hat gebetet, nach dem Gebet kam diese Person zum Propheten. Da hat ihm gesagt, Assalamu alaikum. Der Prophet sagt, ja, alaikum salam. Da hört, Assalamu alaikum. Da hat ihm gesagt, wa alaikum salam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, geh nochmal beten, du hast nicht gebetet. Bete, du hast nicht gebetet. Obwohl die Person gebetet hat. Dann ist die Person ohne Wenn und Aber, ohne Diskussion, der ist sofort gegangen, der hat gebetet. Dann kam diese Person wieder. Der Prophet hat ihm gesagt, du hast nicht gebetet, bete nochmal. Er hat das gemacht. Dann zweimal kam er zum dritten Mal. Der Prophet hat ihm gesagt, du hast nicht gebetet, bete nochmal. Der hat gesagt, oh Prophet, so habe ich gelernt, bring mir bei. Erkläre mir, wie man richtig betet. Der Prophet hat ihm das gesagt. Wenn du zum Gebet aufstehst, dann erstmal musst du Wudu haben, muss deine Waschung richtig sein, vollständig sein, dann nimmst du die Richtung von Qibla und dann stehst du im Gebet auf, dann sagst du Allahu Akbar, At-Takbir, und dann liest du etwas vom Koran, was du hast, und dann, der hat ihm hier nicht Al-Fatiha gesagt oder sowas, etwas vom Koran hat ihm gesagt. Und dann machst du Ruku', das wird Verbeugung, dann aufstehen, dann wieder Niederwerfung, sitzen, Niederwerfung. Und das machst du, das ist eine Raka'a. Der hat ihm gesagt, das machst du immer in deinem Gebet. Und hier in diesem Hadith findet man, dass bestimmte Dinge oder Handlungen, die wir im Gebet eigentlich machen oder die wir im Gebet sagen, aussprechen, die kommen nicht hier vor in dieser Überlieferung, in diesem Hadith. Und das ist der Beweis, das ist ein Beweis für uns, dass wir immer, was wir immer gesagt haben, man darf nicht nur eine Überlieferung nehmen, sondern man muss alle Überlieferungen nehmen, man muss alle Texte kombinieren, damit man am Ende sagt, das ist das Urteil. Aber dass man nur einen Text nimmt und da vergisst man 50, das geht nicht. Weil hier, wo steht hier, was man sagt? In Ruku' oder in Sujud, in Niederwerfung. Steht was? Nein. Steht hier Al-Fatiha? Auch nicht. Da steht hier, Barakallahu fikum, da steht hier nicht Al-Fatiha. Ja, Subhanallah. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Auf jeden Fall, das Hadith erklärt man uns hier, wie die Beschreibung des Gebets ist, grob. Das wird allgemein. Stehen, Allahu Akbar sagen, etwas vom Koran vortragen, verbeugen, dann wieder zurechtstehen, dann oder aufrecht, und dann Niederwerfung, sitzen, Niederwerfung. Das ist alles. Das ist eine Raka. Was sagt man dann dazu und sowas? Dann kommen das in anderen Hadithen. ومثله في حديث رفاعة ابن رافع عند أحمد وابن حبان، حتى تطمئن قائما. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، انتبه، فأقم صلبك حتى ترجع العظام. طبعا ما في داعي هنا نشرح كثيرا لأنه سيأتي. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ، إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فكبر الله ويحمده ويثني عليه. كبر الله ويحمده ويثني عليه. فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما شئت، ثم بما شئت. يا أخو بارك الله فيكم، هذا الحديث كذلك هو حديث المسيء صلاته، وقد اشتمل على كثير من في الصلاة. فدل الحديث على وجوب الوضوء، أولا وجوب الوضوء، وهذا الوضوء كيف يكون؟ كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن الوضوء، ودل على وجوب استقبال القبلة، لأنه حتى تستقبل القبلة، ودل على وجوب تكبيرة الإحرام، لابد من قول الله أكبر تكبيرة الإحرام، ودل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة سواء كانت الفاتحة. فإذا لم تكن تعرف الفاتحة، مثلا إنسان مسلم جديد فيقرأ شيء آخر إذا ما كان يعرف الفاتحة، فإذا ما كان يعرف لا الفاتحة ولا شيء آخر من القرآن فإنه يكبر، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله، يهلل لا إله إلا الله إلى غير ذلك. نعم، بس يعني لحد ما يتعلم الفاتحة، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما فيه مشكلة. ودل كذلك الحديث على وجوب الركوع، يعني هو ركنية الركوع الأصل، الركنية أنه ركن. طبعا فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك هم، وامدد ظهرك ومكن ركوعك. ودل على وجوب الرفع من الركوع كذلك، وعلى وجوب الانتصاب قائما، وعلى وجوب الاطمئنان وتطمئن قائما، ودل على وجوب السجود والطمأنينة فيه، قال له استد حتى تطمئن ساجدا، ودل على وجوب القعود بين السجدتين ثم يكبر فيرفع رأسه حتى يستوي قاعدا على مقعدته يقيم صلبه. وطبعا فيه كذلك في الحديث هيئة طبعا هنا الحديث مختصر، انتبهوا الحديث هنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مختصرا، ودل على أنه في كل ركعة تفعل هذه الأمور، يعني اللي هي القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني. ودل كذلك على إيجاب القراءة اللي هي الفاتحة، وهذا الحديث عظيم لما فيه من الفوائد الكثيرة بارك الله فيكم. طبعا هناك أمور أخرى، هناك أمور أخرى ذكرها أهل العلم في مسائل أخرى اللي هي أتت في أحاديث أخرى بارك الله فيكم. طيب 253 ومثله في حديث رفاع ابن رافع. Das wird so, so ist das auch in der Überlieferung von Rifa'a ibn Rafi' bei Ahmed und bei Ibn Hibban. Ahmed, das ist Al-Imam Ahmed, der hat ein Buch über Hadith geschrieben. Der hat Hadith, Überlieferung gesammelt. Ibn Hibban auch das gleiche. Der hat Hadith-Buch. Das wird, diese Überlieferung findet man dort. Diese Überlieferung findet man dort. Das geht nicht. بارك الله فيكم. هذه ديزه ديزه ديزه ديزه Überlieferung findet man in diesen Büchern und الحمد لله. طيب es gibt in diesen Büchern noch extra Handlungen, die dazu gehören. Das ist das gleiche, die gleiche Überlieferung. Die gleiche Überlieferung, die wir erwähnt haben, aber ein bisschen mehr erklärt. Und bei An-Nasai und Abu Dawud zum Beispiel, auch das gleiche. Das Gebet eines Moslems oder das Gebet ist nicht vollständig von euch, von einem von euch, bis die Person die Waschung vollständig gemacht, die Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat. Dann sagt er das Takbir, Allahu Akbar, und dann lobpreist er Allah subhanahu wa ta'ala und dankt er Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dazu jetzt kommt die Sache, dass man Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala dankt im Gebet. Auch barakallahu fikum, es gibt in der Überlieferung, in einer anderen, bei An-Nasai und bei Abu Dawud, da sind auch Hadith-Bücher. Wenn du Koran auswendig gelernt hast, dann liest du davon. Wenn du kein Koran auswendig gelernt hast, wenn du zum Beispiel Al-Fatiha nicht kennst, du bist neu zum Beispiel im Islam und du kennst Al-Fatiha nicht, das steht im Hadith, dann sagst du Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Also du brauchst nicht unbedingt zu lesen, weil du noch nicht gelernt hast, bis du Al-Fatiha gelernt hast. Und bei Abu Dawud, lies die Mutter des Buches. Was ist die Mutter des Buches? Al-Fatiha, die eröffnende Sure. Die eröffnende Sure, das ist Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Du musst das lesen. Und dann liest du etwas, was du willst. Wenn Allah, das wird, was du willst, das wird Masha Allah. Das heißt, wenn Allah dir Kraft gibt, dann liest etwas vom Koran. Das sind Überlieferungen, die allgemein sind und die haben eine klare, sozusagen, es gibt ein klare, aber nochmal sage ich, man sollte diese Überlieferung nicht einzeln nehmen. Weil wenn du diese Überlieferung einzeln nimmst, dann wirst du nicht vollständig das Gebet lernen. Weil vieles hier nicht gesagt worden ist. Das sind sozusagen allgemeine Erklärungen oder spezielle Sachen in bestimmten Themen. Aber allgemein, wenn wir sagen jetzt, ich möchte das Gebet richtig lernen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. verrichtet hat, dann muss man alle Überlieferungen nehmen. Alle Überlieferungen nehmen in diesem Zusammenhang. In diesem Hadith oder in diesen, sage ich jetzt, in diesen verschiedenen Überlieferungen dieses Hadithes. Es gibt zum Beispiel bei Al-Bukhari etwas, bei Muslim etwas, bei Daud etwas, bei Ibn Hibban etwas. Bei diesen Hadith-Büchern gibt es bei jedem etwas sozusagen Zusätzliches. Da kann man aber allgemein daraus etwas lernen. Und zwar, erstens, dass es Pflicht, mit Sicherheit, ohne Zweifel, dass man sich gewaschen hat, bevor man beten will. Mit Sicherheit. Das ist im normalen Fall jetzt. Nicht jetzt, dass man krank ist, nicht, dass man kein Wasser hat. Aber allgemein, man muss erstmal die Waschung haben. Zweitens, es ist Pflicht, dass man die Richtung von Mekka nimmt, von Qibla. Qibla heißt das. Qibla, das ist wie Fokus. Das wird alle nehmen, diese Richtung. Und das ist die Richtung von Mekka für uns. Das ist auch Pflicht. Drittens, man muss das Sagen von Allah, von Allahu Akbar, betätigen im Gebet, damit man betet. Das heißt, Takbiratu al-Ihram. Takbiratu al-Ihram. Du musst Gebet anfangen mit diesem Wort. Allahu Akbar. Du kannst nicht das Gebet zum Beispiel anfangen, indem du sagst zum Beispiel Alhamdulillah. Nein, das geht nicht. Du musst Allahu Akbar hier sagen. Dann, du musst Al-Fatiha lesen. Du musst Al-Fatiha lesen. Wenn du Al-Fatiha nicht kennst, wenn du diese Eröffnung der Sura nicht kennst, dann liest du etwas anderes, was du vom Koran hast. Wenn du nicht kennst, gar nichts vom Koran, dann sagst du Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn du nur kennst, Allahu Akbar, dann sagst du Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manche Gelehrten sagen 7 Mal, wie Al-Fatiha. Und dann nochmal Allahu Akbar. In Ruku', du kennst das nicht, dann sagst du auch in Ruku' das Gleiche. Dann, in diesem Hadith gibt es auch die Verfügung. In diesem Hadith gibt es die Verpflichtung, dass man Ruku' macht. Dass man sich verbeugt. Und der Prophet hat uns erklärt, wie man Ruku' richtig macht. Du tust deine Hände auf deine Knien, du greifst damit an und der Rücken so. Und der Rücken soll gerade sein und parallel zum Boden. Und du guckst den Platz des Sujudes. Und du machst das mit Atma'inan. Was wird Atma'inan? Nochmal. Deine Knochen. Dein Körper nimmt die Stellung von Ruku' und die Knochen beharren. Das bedeutet, du nimmst dir Zeit. Nicht, dass man nur papp, sofort macht. Das geht nicht. Dann, dass man von Ruku' zurecht steht, also aufrecht sich stellt. So, nach dem Ruku' nochmal aufrecht stellen. Auch hier, du nimmst dir ein bisschen Zeit. Hier steht nicht, was man sagt. Normalerweise sagt man Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Aber wie haben wir gewusst, dass man sowas sagt? Von anderen Hadithen. Von anderen Hadithen. In diesen Hadithen auch, in diesen Überlieferungen, kann man die Verpflichtung des Sujudes, der Niederwerfung, Sujud, verbeugen heißt Ruku'. Niederwerfen heißt Sujud. Sujud. Die Verpflichtung des Sujudes. Dass man den Stirn und die Nase auf dem Boden hat, die Hände bis nur die Händeflächen, ja, auf dem Boden. Aber hier, Arm überhaupt nicht auf dem Boden. Das ist von Handknochen, Schulter gar nicht auf dem Boden, nur die Handflächen auf dem Boden. Ja? Und deine Knie müssen auf dem Boden sein und deine Zehen. Aber die Zehen, die sind in Richtung die Qibla, das heißt so. Nicht so. Die sind in Richtung Qibla, nach innen sind die Zehen, nicht nach außen. So ist das Sujud. Wie haben wir das gewusst? Das steht nicht im Hadith so. Aber es gibt eine andere Überlieferung von Ishaq ibn Abi Talha zum Beispiel. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat das erklärt. Dann, barakallahu fikum, gibt es auch in diesem in diesen Überlieferungen, dass man sitzt. Dass man sitzt und nochmal Niederwerfung macht. Und dass man das in jeder Raka'a das wiederholt. Und der Prophet sagte, dein Gebet ist nicht vollständig, solange dass du das nicht so machst. Deshalb muss man das richtig lernen. Und hier, barakallahu fikum, sagen wir, es gibt doch andere Dinge, die man im Gebet immer macht. Ja, wo stehen die das in diesen Hadithen? Ja, in diesen Hadithen hat der Prophet grob, der hat ihm nur die wichtigsten Sachen gegeben, weil die anderen Sachen, der hat das gekannt. Die Person hat das gekannt. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm seinen Fehler erklärt, indem er das Gebet erklärt hat. Das heißt, der hat bei ihm gemerkt, die Person hat kein Utmainan gemacht. Was bedeutet kein Utmainan? Das wird diese Person hat die Bewegungen des Gebetes so schnell gemacht, dass er überhaupt nicht die Stellung der Körper beachtet hat. Ja? Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum, wenn man betet. Habt ihr verstanden, was wir gesagt haben? Ja. لا بأس يدعي لا بأس بذلك طب خير إن شاء الله wir bleiben nur hier wir bleiben nur bei diesen sagt man heute ist der Unterricht leicht إن شاء الله dann bleiben wir heute machen wir und, leichten Unterricht nicht wie immer schwer das ist allgemein was haben wir heute gemacht wir haben nur erklärt die wichtigsten oder die Säulen des Gebetes es gibt noch ein paar Säulen die fehlen Säulen, das wird unbedingt musst du das haben. Das heißt, stehen, sagen von Allahu Akbar, lesen von Al-Fatiha, dann verbeugen, dann zurechtstellen oder aufrechtstellen, stehen und dann Niederwerfung, dann sitzen, dann nochmal Niederwerfung. Das sind die diese Al-Qibla wal-Wudu hadi min shurut ya Muallim. Die Richtung von Qibla und die Waschung, das sind Bedingungen für das Gebet. Die sind nicht Säulen. Säulen ist etwas, was vom Gebet. Und Bedingung ist etwas, was du unbedingt brauchst für das Gebet, aber das gehört nicht direkt zum Gebet. يعني الذي تعلمناه اليوم هي أركان الصلاة. أركان الصلاة. الركن الأول القيام. والركن يكون من الشيء، يكون من ماهية الشيء. أما الشرط يكون من خارجه الوضوء من الصلاة ولا من خارج الصلاة خارج الصلاة فيك تتوضأ الآن طيب هل صليت إذا توضأت بس هل صليت طيب أما إذا وقفت وقلت الحمد لله رب العالمين بهذا الشكل وقلت الله أكبر هذا صلاة فهذا الفرق بين الركن والشرط إيه؟ إذن الاستقبلة والوضوء هذه من الشروط هذه درسناها أما تكبيرة أول ركن من أركان الصلاة القيام القيام الركن الثاني تكبيرة الإحرام الله أكبر الركن الثالث قراءة الفاتحة الركن الرابع الركوع الخامس الرفع من الركوع ومع الاطمئنان، كله مع الاطمئنان مع الاطمئنان مع الاطمئنان. الركن الخامس قلنا الرفع، السادس السجود، السابع الجلوس، والثامن السجود مع الاطمئنان. لأن حديث المسيء الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب فصلي فإنك لا تصلي، لأنه لم يطمئن في صلاته، لأنه لم يطمئن في صلاته. بكم der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er demjenigen, der falsch gebetet hat, erklärt hat, wie er betet, das war, weil er nicht richtig gebetet hat. Was bedeutet das? Der hat kein Utmainan gehabt. Der hat kein Utmainan gehabt. Das heißt, der hat die Stellungen des Gebetes so schnell gemacht, der hat sich überhaupt keine Zeit genommen. Und es gibt natürlich noch andere Verpflichtungen oder andere Handlungen, die man im Gebet macht, die werden wir später erklären. Der Bruder sagt, der hat etwas Neues gelernt, und zwar, wenn man Al-Fatiha nicht kann, dann kann man anstatt Al-Fatiha Subhanallah sagen, Alhamdulillah sagen. Ja, das stimmt. Also, wenn eine Person Al-Fatiha nicht kann, wie sollte diese Person beten? Entweder sagen wir, du brauchst nicht zu beten, bis du lernst. Nein, der betet mit Bewegungen und der sagt nur drinne Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Der erwähnt Allah Subhanahu wa Ta'ala im Gebet. Und so machen die Leute, die neu im Islam sind und die sofort mit uns beten. Das gleich alles. طيب, wenn man Fragen hat zum Thema, was wir heute gemacht haben, bitteschön. Na. Wie ist das, wenn man die Gebet, wenn man das noch nicht kann? Wie fängt die Anzahl von dem, was man sagt? Ist egal. Ist egal, wie du willst. Aber mindestens zum Beispiel bei Surat al-Fatiha, manche Gelehrten sagen siebenmal Allahu Akbar sagen oder siebenmal Subhanallah sagen. Wie du willst. Sozusagen in einer, wie du selber das so ungefähr, das ist wie Fatiha. Zum Beispiel, der betet hinter dem Imam. Ja? Ein, der nun Muslim geworden ist, der betet hinter dem Imam. Der Imam liest Al-Fatiha, der weiß nicht, was er sagen soll. Bei leise Gebeten, bei leise Gebeten. Bei laut Gebeten ist gelöst. Der Imam macht alles. Aber bei leise Gebeten, der sagt so wie der Imam, solange der Imam im Stehen ist, der sagt Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar und so weiter. وهذا سنتكلم عليه المرة القادمة. هذا كيف تجلس في الصلاة؟ في افتراش وفي تورك، هذا اسمه افتراش اللي فعلته. الجلسة الثانية اللي تحط رجلك تحت، أيوة، هذا يسمى تورك. هذا تعمله بالأخير والثاني تعمله بالنص. نعم. افتراش وتورك. نعم. تبغوا تشتغل أنا في خاجين زاك. في زيتمان إم جيبي. Es gibt zwei Arten, die sind bekannt. Einmal das heißt Iftirash und eins heißt Tawarruk. Einmal streckst du, schau mal, streckst du den rechten Unterschenkel, streckst du das und auf deinen linken Fuß, la al-thani. La. So, richtig, wie Abdul Qadir. Ja. Das heißt Iftirash. Und das andere heißt Tawarruk. Das macht man am Ende des Gebetes. Mach das bitte. Das andere jetzt. Das andere ist, du tust jetzt dein, schau mal, du sitzt auf dein linken Gesäßmuskulatur. Sind links? Nee, streck mal recht. Und sitz mal jetzt auf dein Gesäß links. Ja, und dein Fuß, dein linken Fuß tust du unter deinem Schienbein, deinem rechten. Genau. So. So. Und du stützt dich auf deinen linken. Genau. So. Das machst du. Ja, in der letzten Reihe. Ja. In der zweiten. In der zweiten. Und es gibt noch eine Art vom Sitzen, und zwar, bitte streck mal streck mal beide. Und tu mal nebeneinander. Und sitzt genau. Du streckst deine beiden Füße, tust du nebeneinander und sitzt du drauf. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber die andere Haltung, was du vorhin gemacht hast, das ist verboten. Ja, mach auf. Nee. Beide Füße voneinander weg und du sitzt auf deinem Po. Zwischen deinen Füßen. Das geht nicht im Gebet. Ja, so, das sitzt so der Teufel, wal'iyadu billah. So sitzt der Teufel, möge Allah uns bewahren. إنما هو إنه يعمل عقبيه هيك يفتح رجليه ويقعد جواتن هذا مثل الشيطان والعياذ بالله اي نعم وهاي القاعدة هيك ما يجوز Das sind also bestimmte Handlungen, die man lernen sollte. Nein. النية ليست ركنا شرطا إنما النية طلع الشعر على لساني وبقول النية شرط لا يمكن يمكن والنية فهو شرط طيب إيه سودت وجهك الحمد لله لا يمكن أنا أقول إنه النية الركن من الصلاة شرط ولكن نفس الشيء لما يقول أهل العلم هذا واجب يعنى به أحيانا شرط أحيانا ركن وأحيانا واجب فهمت؟ خاصة في الصلاة Manchmal sagen die Gelehrten bezüglich des Gebetes aufpassen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Da muss man genau wissen, was der Gelehrte von sozusagen von was er damit meint. Manchmal sagt der Gelehrte nicht, aber der meint Vorbedingung, Säule oder Pflicht. Weil das Gebet, das hat vier Haupt sozusagen Merkmale. Bedingungen, Vorbedingungen, elementarische Vorbedingungen oder Säulen, Verpflichtungen und beliebte Handlungen. Das hat das Gebet hauptsächlich, diese vier. Diese vier, sage ich jetzt, Gruppen von Handlungen oder von Aussagen, die wir im Gebet verwirklichen. Und jetzt, wenn wir sagen, dass es Pflicht im Gebet, Al-Fatiha zu lesen, damit wird gemeint nicht nur Pflicht, sondern das ist Pflicht, du musst das machen. Aber wenn du das nie machst, dann ist dein Gebet ungültig. Warum? Weil das Rücken ist. Das ist eine Säule des Gebetes. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, in diesem Sinne. Die Säulen des Gebetes, die wir heute erwähnt haben, die sind alle Säulen. Die waren keine nur Verpflichtungen. Der Unterschied zwischen einer Pflicht im Gebet und einer Säule im Gebet, eine Pflicht im Gebet, wenn du das vergessen hast, dann kannst du das sozusagen ersetzen, indem du am Ende des Gebetes zwei Niederwerfungen machst. zwei Niederwerfungen. Dann ersetzt du diese Verpflichtung, was du vergessen hast. Aber wenn du eine Säule des Gebetes vergessen hast, dann musst du das unbedingt wiederholen und bringen, diese Säule, was du vergessen hast. Und dazu diese zwei Vergesslichkeiten, Niederwerfungen am Ende des Gebetes machen. Das ist der Unterschied. الوضوء شرط يا حلو تعيد الصلاة من muss unterscheiden zwischen Bedingungen des Gebetes, Säulen des Gebetes, Pflichten des Gebetes, beliebte Handlungen im Gebet. Angenommen, ja, angenommen, du hast kein Bittgebet gemacht, während du dich niederwirfst, machst du kein Bittgebet. Das ist kein Problem. Aber wenn du Al-Fatiha nicht gelesen hast, dann musst du diese Al-Fatiha lesen, weil das eine Säule ist. Wenn du vergessen hast, Allahu Akbar oder Sami' Allahu liman hamida zu sagen, das ist eine Pflicht im Gebet, dann machst du Niederwerfungen, diese zwei. Zwei vergesslich, das heißt, zwei Vergesslichkeit-Niederwerfungen. Und das werden wir alles lernen, aber nur langsam, inshallah. Und die Vorbedingungen, die sind, die wir gelernt haben schon, das heißt zum Beispiel Absicht fassen im Herzen, dass man Wudu hat, dass man die Waschung hat vor dem Gebet und so weiter. Wenn ich im ersten Rak'a bin, und zwar an der Stelle, wo ich wieder aufstehe vom Sujud, ich mache, das gehört nicht zu unserem Thema. Ich habe nur gesagt, Thema, die wir behandelt haben. Andere Fragen werde ich nicht beantworten. Sowieso sind wir zu Ende. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Man versucht diese Sachen, die wir heute gelernt haben, zu lernen. Und die anderen Sachen, man merkt, dass ihr die früheren Unterrichte nicht lernt. يعني واضح ما لو لو لو أنت دارس شروط الصلاة تكلمنا شروط الصلاة ولا لا تكلمنا عن هذه الأمور كلها ولا لا تكلمنا بس ما بتدرس والله الشروط تكلمناها والأركان تكلمناها wir haben die Verpflichtungen des Gebetes schon behandelt und die Säulen schon behandelt und die Bedingungen schon behandelt in anderen auch Unterrichten aber man lernt nicht und das ist schade für euch aber jeder muss für sich selber bestimmen können. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wenn ich was Gutes gesagt habe, dann durch die Hilfe. Wenn was Schlechtes oder Falsches von mir und von Shaitan, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und von mir annehmen. In diesem Zusammenhang, am Ende des Unterrichts, morgen treffen wir uns 19 Uhr zum Koranunterricht. Damit wir weiter Koran lernen, inshallah. Wir waren in Surat al-Nahl bei Ayah 20, die Sura 16. Wieso? Ja, 17 ist Al-Isra, richtig, du hast recht. Die Sura 16, die Aya, wir sind bei Sura 16, die Aya 21. Und dann sollte man das lernen, wenn man lernen möchte. Wenn man nicht lernen möchte, dann am letzten Tag wirst du das vor dir sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Wenn die Admin bleiben möchten, bitte schön. Wenn nicht, dann können Sie den Raum zuschließen oder ich schließe den Raum zu. Ab 21 Uhr gibt es noch Unterricht mit Abu Jamal, inshallah. Hier in Paltok, nicht aber hier in der Moschee. Für uns in die Moschee, inshallah. Subhanakallahu hamdik, ashadu allaylant, astaghfiruka wa atubu alaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.